Erlebt, sieht nur sein Grab ist leer. Erlebt, erstanden ist der Herr. Erlebt, in ewiger Herrlichkeit und führt sein Volk zur Seligkeit. Es schlugen Sünder Hände ihn an des Kreuzes Pfahl, wo unserer Sündenmenge ihm brachte Angst und Qual. Es rann von seiner Stirne der kalte Todesschweiß. Er hat's vollbracht, Gott Lob und Preis. Erlebt, sieht nur sein Grab ist leer. Erlebt, erstanden ist der Herr. Erlebt, in ewiger Herrlichkeit und führt sein Volk zur Seligkeit. Um seinen Leib bat Josef, der nahm vom Kreuz ihn ab. Und legte wohl verwahret ihn in ein Felsengrab. Doch sieh, die Ostersonne durchbrach die Wolkenschicht. Gott sprach, mit Macht, es werde Licht. Erlebt, seht nur, sein Grab ist leer. Erstanden ist der Herr. Erlebt, in ewiger Herrlichkeit und führt sein Volk zur Seligkeit. Die Jünger kamen früher zur offenen Grabestür. Da sprach des Herrn Engel, der Meister ist nicht hier. Er ist ja auferstanden, verkündet jedermann. Glaubt und erkennt, was Gott getan. Erlebt, sieht nur, sein Grab ist leer. Erlebt, erstanden ist der Herr. Erlebt, in ewiger Herrlichkeit und führt sein Volk zur Seligkeit. Maria weint voll Trauer, sie möchte den Meister sehen. Da sieht mit heil'gem Schauer sie Jesus vor sich stehen. O seliges Entzücken, Rabboni ruft sie aus. Auch wir sehen ihn im Vaterhaus. Erlebt, sieht nur, sein Grab ist leer. Erlebt, erstanden ist der Herr. Erlebt, in ewiger Herrlichkeit und führt sein Volk zur Seele.